1992 fing die Geschichte an. Ihre Mutter war noch jung, ihr Vater leider noch kein Mann. Und sie wussten nicht, wie soll man nur ein Kind erziehen. Die Nachbarn haben oft gefragt und sie haben's ausgeliehen. Keine schöne Kindheit, es wehte ein anderer Wind. Die Nachbarn, ihre Eltern, ihre Schwester war das Nachbarskind. Sie kannte ihre Eltern nicht, denn sie war nie da. Es ist kaum zu glauben, doch die Story hier ist wahr. Und so wuchs sie auf, ohne eine Bezugsperson. In der Schule gab es für das Mädchen leider nichts als Hohn. Sie war 13 jetzt und innerlich war sie erwachsen. Sie vermisste ihre Eltern, doch fing dann an, sie zu hassen. Keiner stand zu ihr, also geht man Party feiern. Ficken auf dem Weiberklo, immer auf Toilette reiern. Sie stand am Abgrund, die Drogen waren die besten Freunde. Ich würde sie gern treffen, doch leider ist sie tot heute. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz. Er hieß Emanuel und lebte bei seiner Oma. Papa war schon lange tot, Mama lag gerade im Koma. Die Trauer frisst ihn auf, der Schmerz sitzt in ihm. Ein Junge ohne Liebe in den Straßen von Berlin. Shit, was soll er machen? Er hat Freunde, die nur Scheiße machen. Er hat keinen, der sich kümmert, warum dann die Scheiße lassen? Er macht Raps über Drogen, schlägt sich jeden Tag. Man sagte ihm schon früh, er liegt mit 18 Jahren im Grab. Doch egal, er hat nichts zu verlieren. Er hat gelernt, wenn man was gewinnen will, muss man was riskieren. Und das merkt er, die Polizei kennt ihn besser als seine Oma. Gestern Abend starb er durch ein Messer. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz. Er war ein guter Junge, sein Leben wunderschön. Seine Eltern liebten ihn, er hat sie jeden Tag gesehen. Alles war perfekt bis zu diesem einen Tag. Mama haut da einfach ab, Papa meint, sie sei im Sarg. Papa griff zum Alkohol, er wusste keinen anderen Weg. Doch er dachte nicht daran, wie es seinem Jungen geht. Wenn er nach Hause kam, gab es immer harte Schläge. Von diesem Moment an ging er ganz allein die Wege. Irgendwann wird es zu krass und er kauft sich Schrot. Schießt auf seinen Vater, der Bastard war sofort tot. Die Bullen erwischen ihn, er wird in den Knast geschickt. Er ist nicht stark, er wird immer in den Arsch gefickt. Die finden seine Leiche, er hat sicher Hang. Wieder mal ist ein guter Freund aus der Welt gegangen. Shit, Mann, ich vermiss euch. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz. Was ist passiert, warum ist es so, wie es jetzt ist? Kommt alle bitte schnell zurück, weil ich euch vermisst. Die Erinnerung an euch macht mich krank vor Schmerz. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann zerbricht mein Herz.